Ein Saal wäre euch zur Verfügung. Wohin aus die Fenster, die Vorhänge schließen nicht dicht. Wollt ihr die Bühne auf ihre Gemüse garten? Es ist gut, ich dulde keine ungebetenen Gaffer. Wohin die Tür? Ein leeres Zimmer. Man kann sich drin umkleiden, auch gut. Im Ganzen ein abgeschlossenes Quartier. Überlasst mir auf 3-4 Tage die Zahl. Wollt ihr nur 3, höchstens 4-mal spielen? Nicht vor einer unschäckigen Menge, die ihr blödes Bedürfnis nach Unterhaltung zusammentreibt. Wir benutzen den Raum zu proben. Wisst ihr, ob der Herzog im Schlosse wohnt? Stimmung. Gab es kürzlich einen Trauerfall in der Familie? Jagd und Diskutierdinge bei Musik von Hörnern über die Heide von Tag bis Nacht. Vortrefflich! Ich werde uns mit einem Brief bei ihm anmelden. Gib mir Papier und Tinte. Ihr müsst mich noch in eure Papiere sehen lassen. Ihr führt eine Frau mit euch, meine Schwester, bei einer Schauspielertruppe. Liest die Genehmigung. Seit wann dürfen Frauen in England? Niemals und nirgends, Gott sei Dank. Meine Schwester. Zuschauer kann ich die Leidenschaft über die Skala von Kaiser zum Mörder hitzen. Nehmt eure Papiere wieder, alles in Ordnung. John, Christoph, Henry, kommt mit den Koffern und Kulissen. Ihr begreift mein Misstrauen gegen Schauspieler. Mit euren Kostümen wird der Wert eines Pfandes nicht zu haben sein. Ihr müsst für den Saal gleich ein Brief. Es hat den Preis täglich für hier für 4 Tage und ein erträgliches Zimmer für die Dame. Habt ihr eins abliegen und mit festem Schloss gesichert? Es wird sich einrichten lassen. Die Dame ist ermüdet. Ich kann auch nicht bei Tage schlafen. Liegt in eure Gaststube Papier und Tinte bereit. Geschmeiß! Beachte es nicht. Geschmeiß, um deinetwillen. Dieser Schuft verwehrt in seinem Viehhof von Gasthof doch nicht für dich. Deine Nachsicht erschlägt mich, ich breche vor dir in die Knie, wie der Mörder an seinem Opfer, das ihn brechendem Auge noch Verzeihung. Es ist kein Opfer, das ich dir bring. Hier am Landstraßen in Herz, Wind und Regen, Vagabund, Entschuldigung, um Entschuldigung häufen. Mit keinem Grund, mein Brot. Ja. Jetzt schießt schon neues Feuer in mich. Spiel steht bevor, das Licht aus. Bin irgendwie, der mich um mich selbst betrifft. Die Rolle besitzt mich. Doch Angst vor dem Fall in die Besessenheit schüttelt mich. Was willst du heute? Vor einem herrlichen Zuschauer letzte Vergeudung. Grenzenlose Verwandlung gilt. Schwester, Schwester, Schwester, ich werde dich heute brauchen wie nichts. Führe mich nach dem Spiegel eine Kerze zwischen uns. So hell muss Schein mir deine Augen zeigen, auf die noch kein Schatten von Lüge vor mir sich legte. Sonst umfängt mich Wahnsinn. Schwester, der Brief an den Herzog. Habt einen Boten, der mit Angelo einen Auftrag ausführt? Der Anstand richtet sich nach dem Boten. Zeig der Dame das Zimmer. Sorge dich nicht um mich. Gefällt es der Dame? Geht vor. Wirtsvolk, Wirtspack, Wirtsgauner, Wirtshäscher und Henker, die Zunge verbrennt einen im Fegefeuer des Gaumens und kein Priester der schluckenden Brüderschaft erbarmt sich der Verschmachtenden. Wirtsbande, soll ich in Unterhosen? Das Unvergessliche schafft den Beweis für den Wirt und verspricht die Dauer des Verlöbnisses. Ihr verwechselt ein Spiel nur mit dem in mir begründet ist. Musik. mit raschen Pferden holte ich den Verlust ein. Gut, er bleibe, bis die Bindung zwischen uns die Form der Festigkeit erhielt. Was das Kabinettchen anbelangt. Holla, Bursche! Gebt ihr uns das Stichwort für Malzbier und Spanferkel? Richtig, John. Diese gottverdammte Spelunke rehabilitiert sich mit einem erträglichen Frühstück. Fasan von der Herzogjagd und Burgunder vom Fass. Henry, meine Hosen! Ihr seht ihn vor euch. Der Herzog nahm euren Brief gnädig auf und sendet mich, seinen Hausmeister, zu euch, um den großen Schauspieler des Königreichs seine Bewunderung ausdrücken zu lassen. Ich danke euch, sind wir willkommen, wie bei keiner besseren Gelegenheit. Der Herzog die Ballestücke. Der Herzog wünscht für diesen Abend nicht mehr als die angenehmste Unterhaltung. Es herrscht Jagdlaune und er findet Anlass, euren Humor hitzig schießen zu lassen. Durch der Sprache enthalten, denn des Herzogs Gäste aus Spanien und Deutschland würden eure Reden nicht verstehen. Ihr sollt einen Pantomime aufführen, deren Deutlichkeit eurer ausgezeichneten Begabung die geringste Mühe machen wird. Es wird zum besseren Verständnis dienen, wenn Musik euer stummes Spiel erklärt. Ich bringe euch das kleine Orchester des Herzogs. Und Wiedergabe, ihr habt sie für eure Proben zur Verfügung, so viel es euch beliebt. Werdet ihr bis Abend fertig werden, übermitteln im Herzog meine Zeit. Deckt mir den Tisch gleich auf dem Fasse und stellt die Uhren ab. Ich frühstücke und Nachtmahle in einem. Mit leerem Magen spielst du. Wollt ihr jetzt mich über dich lustig machen? Ich entzünde meinen witzigen Gedanken an deine hohlen Gedärme. Sucht euch eure hungrige Muse. Schon, rückwärts schon, bau die Straße aus, die bunte Fassade nach außen. Lies aus meinen Mienen die Handlung ab und stimm danach eure Begleitung. Seid nicht sparsam mit scharfen Tönen. Es wird auch im Stück nicht ohne kräftiges Gewürz abgehen. In das Kostüm gleite, erfinde ich die Posse. Musik. Ich soll ein Hund anbellen, wo er deiner ungenützen Jungfernschaft begegnet. Dich halt schon, mach eine gute, unförmlich. Verwandelt euch so und danach Fasano, Burgunder. Die Flöte lacht, haltet diese Ton und hängt ihn in Mönch an. So oft er aus, er sagt seine Quäken mehr als tausend Worte. Lass das Cello aus, es geschieht nichts Öfters, alle Tragik ist aus der Welt gewischt. Letzte Träne in süßem Wein umgekühlt. Noch dies macht kein Vorspiel, legt eure Stücke so zusammen, wie der Moment es verlangt. Verständigt euch kurz und unterbrecht nicht so oft. Ihr seid mir auf das Beste empfohlen. Versucht gründlich zu kurieren, wird es in der Posse sein. Stoß scharf für die Trompete, da sie Töne im Ohre schmerzen, wie die schmalzenden Küsse auf der Hand. Hinten in der Gasse, bis ich dich herbeirufe, um ein Zitzermess bei mir vom Halse zu schaffen. Vergesst die Flöte nicht bei ihm. Und sie pausen gegenüber, und wir sind mit Blicken von Fenster zu Fenster längst schon einig. Nach einigen Hindernissen, die wir mit Hilfe des Mönches überwinden, werden wir vereint. Gleich von den Geigen herunter, was süßer wie Honig eingeht. Warum das Orchester sollen wir singen? Keine Silbe fällt, aber mit unserem Gestikulieren wird das Unaussprechliche offenbar. Stop! alles in den Spund, wenn er eine Trappe auf den Boden tanzt. Bleibt die Mäge in die feiste Schenkel, wenn sie euch mit mageren Fassaden aufhört. Schwester, die Lustigkeit ist mit einem Regenbogen über die Erde ausgespannt. Alte Trauer weiden, wuchert Kerzen gerade ins Gemäck, das von Rosensonne überblüht ist. Tief sind aus deinen Augen ins Tränen gerinn, Furcht liegt da ihre Bahn. Sollen das große Finale blasen. Bei dem Protagonist nicht mehr die Welt verändern. Ich lebe, wie du lebst. Herrlich, Schwester, was könnte noch gelten, außer der Liebe, Fluch dem Atlas, der Andreas Leben kriegt. Schwester, du ist dein Liebhaber zwischen deinen Armen ist Welt, wo ist Gestalt, die mich umlebt, die Umarmung. Wer sieht deine Glieder von Liebschaft, kahl vom Kuss dein Mund, traurig bist du Figur ohne heimliches Feuer. Ich bin recht und gewinnt. Lüge, ohne die Spur eines Beweises. Du bist ein Bulle. Gehen, wir es hört. Gehen, wir es hört. Meine Knechte und Schalle, die nicht begehen, wie man fällt, wenn Zuspruch mit Angst. Des Herzogs an euch bin ich ein zweites Mal hier. Zu viel Gnade. Das unvorhergesehene Eintreffen eines Verwandten des Bischofs fordert eine Änderung des Programms. Der Bischof würde an einem kräftigen Spaß gefallen haben. Der Herzog will Herzen. Kleide dich, wie es dir die anderen sagen werden. Nun führt eure Kantilene unablässig durch. Wie alles, was lustig ist, sehr ernsthaft aufgefasst werden kann, wollen wir kein neues Stück spielen, sondern nur die Verkehrung unserer Komödie in die Tragödie aufführen. Verabredet euch! Thank you. Thank you. Arzt. Ein Arzt? Ein Arzt! Konntet ihr so von Sinnen geraten? Verdammtes Gesindel in Stockhaus! Es muss für Bischof und Herzog ein Genuss sein.